Gott gesungen.

Der König Herod es hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken an meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also stehet geschrieben nach den Propheten.